Und denjenigen, die dem Judentum angehören, haben wir das verboten, worüber wir dir zuvor berichtet haben. Und nicht wir haben ihnen Unrecht getan, sondern sie haben sich selbst Unrecht zugefügt.